Kundgabe 2222. Empfangen durch Bertha Dudder am 28.01.1942. Grenzen des Wissens setzt sich der Mensch, nicht Gott. Es hat Gott eine Grenze des Wissens gesetzt, nur für den Menschen, der sich damit zufrieden gibt. Wohl scheint es, als könne er diese Grenze niemals überschreiten. Doch so es ihm ernst ist darum, mehr zu wissen, braucht es für ihn keine Grenze zu geben. Doch wie weit es ihn nach vermehrtem Wissen verlangt, steht ihm frei. Das heißt, er bestimmt selbst die Grenzen des Wissens durch seinen Willen. So wie der Mensch die Vorbedingungen erfüllt, die ihm die Übermittlung des Wissens gewährleisten, hat er seinen freien Willen in der rechten Weise genützet. Denn nun wird ihm tiefste Weisheit gegeben, ohne Einschränkung. Ist er aber geneigt zu glauben, dass Gott selbst Grenzen gesetzt hat, dann lässt er sich genügen an dem, was die Welt weiß. Und er fühlt auch keinen Drang in sich, eigenmächtig die Grenzen zu überschreiten. Er begnügt sich, und es ist dies allemal ein Rückschritt. Denn nur in stetem Streben schreitet der Mensch vorwärts. Verständlich muss es ihm doch sein, dass Gott als die Wahrheit selbst auch seine Geschöpfe in diese leiten möchte und dass er daher immer bereit ist, die Wahrheit auszuteilen, dass er sie aber nicht einem jeden vermitteln kann, der kein Verlangen danach trägt. Es ist kostbares Gut, was die Menschen sich aneignen können, so sie nur wollen. Das aber auch begehrt werden muss, soll es den Menschen dargeboten werden. Dass es aber nicht allen Menschen wahllos zugeht, berechtigt nicht zu der Annahme, dass Gott allen Menschen das Wissen um sein Walten und Wirken vorenthält, dass er seine Geschöpfe in Unkenntnis lassen will. Unausgesetzt gibt er ihnen gedanklich Aufschluss, und es liegt allein am Willen des Menschen, ob und wie weit er sich belehren lassen will von den Wesen, die ihm Aufschluss geben können. Doch gerade dieser Wille der Menschen ist sehr gering und schwach. Da der Mensch zuvor Bedingungen erfüllen muss, um eingeführt werden zu können in das geistige Reich, so muss erst sein Wille tätig werden zu emsiger Arbeit an sich selbst. Und dies erscheint den meisten Menschen undurchführbar, und also versuchen sie es auch nicht. Und das sind die Grenzen, die der Mensch sich selbst setzt, weil er nicht den Willen dazu hat, diese Grenzen zu überschreiten. Und er weiß es nicht, was er sich selbst dadurch verscherzt. Er weiß nicht, in welche Glückseligkeit er sich selbst versetzen kann, durch das vermehrte Wissen, durch das Wissen um Dinge, die ihm sonst verborgen blieben. Er weiß nicht, welchen geistigen Reichtum er sich aneignen könnte, so es ihn danach verlangte. Gottes unbegrenzte Liebe aber führt den Menschen dennoch sein Wissen zu, weil er die Wahrheit unter der Menschheit verbreiten möchte. Er gibt ihnen durch Menschenmund Aufklärung, wie der Mensch zu vermehrtem Wissen gelangen kann, um diese wieder anzuregen, selbst den Versuch zu machen, weil er ihnen das kostbarste Gut vermitteln möchte, zum Heil ihrer Seelen. Also gibt er ihnen Kenntnis, dass sich der Mensch nicht genügen lassen soll an dem Wissen, das in der Welt verbreitet ist. Und er ermahnet sie, die Schranken zu durchbrechen, weil sie dies tun können, so sie nur wollen. Er möchte ihnen ungeahntes Wissen vermitteln und bedarf dazu nur ihren Willen, der sich beweisen soll, indem der Mensch die Vorbedingungen erfüllt, die nötig sind, um in das vertiefte Wissen um Gott und seine Macht und Herrlichkeit geleitet werden zu können. Amen.